25. Kapitel. Ich hole den Jolly Roger herunter. Ich hatte mich kaum auf das Bugspriet hinaufgeschwungen, da füllte das Klüversegel sich auf dem neuen Gang mit einem Knall, wie wenn eine Kanone abgeschossen würde. Der Schoner zitterte von dem Gegenstoß bis an den Kiel hinab. Im nächsten Augenblick aber, während die anderen Segel noch gefüllt waren, klatschte das Klüversegel wieder zurück und hing leer hinab. Dies hätte mich beinahe in die See geworfen, aber jetzt verlor ich keine Zeit mehr, sondern kroch am Bugspriet entlang und warf mich kopfüber auf das Deck herab. Ich befand mich auf der Leeseite des Vorderkastells, und das Hauptsegel, das noch gefüllt war, versperrte mir den Ausblick auf einen Teil des Achterdecks. Keine Menschenseele war zu sehen. Die Planken, die seit dem Ausbruch der Meuterei nicht aufgewaschen waren, trugen die Spuren vieler Füße. Und eine leere Flasche mit abgebrochenem Hals rollte wie ein lebendes Wesen in den Speigatten hin und her. Plötzlich kam die Hispaniola gerade in den Wind. Die Klüversegel hinter mir krachten laut, das Steuerruder schlug zur Seite, das ganze Schiff stöhnte und ächzte, und in demselben Augenblick schwang der Gigbaum sich über das Deck hinüber, und ich erblickte die Leeseite des Achterdecks. Ja, da waren die beiden Wächter. Rotmütze lag auf seinem Rücken, steif wie eine Handspake, mit ausgestreckten Armen wie ein Kruzifix. Zwischen den offenen Lippen waren die weißen Zähne zu sehen. Israel Hans saß an das Bollwerk angelehnt. Sein Kinn war auf die Brust gesunken, seine Hände lagen flach auf dem Deck, sein Gesicht war unter der gegerbten Haut so weiß wie ein Talglicht. Eine Weile bäumte das Schiff sich wie ein störrisches Pferd. Die Segel füllten sich bald auf dem einen Gang, bald auf einem anderen, und der Gigbaum schwang hin und her, dass der Mast laut stöhnte. Ab und zu kam eine Sprühwelle über die Schanzkleidung, und der Bug des Schiffes schlug mit einem dumpfen Schlag gegen die Dünung an. Es war eben ein großer Unterschied zwischen diesem großen, aufgetakelten Schoner und meinem kleinen, leichten Korakel, das jetzt auf dem Meeresgrunde lag. Bei jedem Sprunge, den die Hispaniola machte, wurde Rotmütze hin und her geworfen. Dabei war grässlich anzusehen, dass trotz alledem seine Lage immer die gleiche blieb und dass seine fest aufeinandergebissenen Zähne immerzu aus dem halboffenen Munde hervorgrinsten. Und bei jedem Aufbäumen des Schiffes schien auch Hans immer mehr in sich zusammenzusinken und über das Deck hinunterzugleiten. Seine Füße spreizten sich immer mehr auseinander und der ganze Körper glitt allmählich nach dem Stern abwärts, so dass ich allmählich immer weniger von seinem Gesicht sehen konnte und schließlich nur noch sein Ohr und die eine Hälfte seines geringelten Backenbartes für mich sichtbar blieb. Gleichzeitig bemerkte ich rund um beide Piraten herum dunkle Blutflecken auf den Planken, so dass ich schließlich annahm, sie hätten sich gegenseitig in ihrer trunkenen Wut getötet. Während ich auf diese Weise mich umblickte und Vermutungen nachhing, drehte in einem ruhigen Augenblick, als das Schiff nicht schwankte, Israel Hans sich halb herum und rutschte mit einem leisen Stöhnen in die Stellung zurück, in der ich ihn zuerst erblickt hatte. Dieses Stöhnen, das ein Zeichen von Schmerz und großer Schwäche war, und der Anblick seiner schlaff herunterhängenden Kinnlade taten mir herzlich leid. Als ich mich aber erinnerte, wie gemein und blutdürstig er gesprochen hatte, als ich in der Apfeltanne saß, da verschwand alles Mitleid aus meinem Herzen. Ich ging nach dem Achterdeck, und als ich den Hauptmast erreicht hatte, fragte ich ironisch: »Melde mich an Bord, Herr Hans.« Er machte erstaunte Augen, aber er war viel zu schwach, um seine Verwunderung auszusprechen. Mit Mühe brachte er nur ein einziges Wort hervor: »Branntwein.« Mir dünkte, es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ich schlüpfte unter dem Gigbaum durch, als er sich wieder über das Deck bewegte, lief nach Achtern und über die Kajütstreppe in die Kajüte hinunter. In dieser herrschte eine Unordnung, wie man sich kaum vorstellen kann. Die Meuterer hatten alle verschlossenen Behälter erbrochen, um nach der Karte zu suchen.